meinem Herz ist schon reserviert. Ich träume von dir, ich stehe vor deiner Tür und pflück dir ein Blümchen als Souvenir. Ich glaube, ich dreh durch, das ist mir noch nie passiert. Frühlingsgefühle.

Schon mit. kiss. There's something in your eyes that you see tonight. I'm so curious for more, just like never before in my innocent life. It's all written down in your life. Yeah, it's written down inside your heart.